Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Wir haben einmal mehr die Situation, dass unser Wochenrückblick mindestens zur Hälfte ein Ausblick ist, denn die Weeklies liegen hinter uns, Bad Blood unmittelbar vor uns. Die Show wird über die Bühne gehen. Am 5. Oktober, was nach unserer Kalendersituation der Samstag wieder ist. Also WWE bleibt immer noch auf dem Samstag und kredenzt uns ein Pay-Per-View, der ja mal wieder zwischen Baum und Borke zu stehen scheint. Er kommt als belangloser B-Pay-Per-View daher. Wir haben hier auch Fäden, die teilweise, ich sag mal, nicht zwingend Pay-Per-View-würdig sind. Dann haben wir Fäden, die schon länger laufen und hier vielleicht ihren Abschluss finden. Und dann haben wir auch Konstellationen, die vielleicht der Kickoff sind für etwas, was wirklich ja die zukünftige Storytelling-Situation beeinflussen kann. Und ich finde, gerade für solche Sachen sind B-Pay-Per-Views eigentlich immer so die Hidden Gems. Man rechnet nicht so unbedingt mit großen, aber sie sind nicht selten, sag ich mal, der Ort oder die Gelegenheit, an denen, sag ich mal, größere Geschehnisse anfangen, ihren Schatten zu werfen. Vor diesem Hintergrund besteht, glaube ich, durchaus einiges an Besprechungspotenzial und ich freue mich, dieses Besprechungspotenzial wieder mit einem alten Bekannten ausschöpfen zu dürfen. Herzlich willkommen aus München, der Christian, unser Chris. Ja, wunderschönen guten Tag. Es ist wieder eine Woche vergangen. Es vergeht super schnell und dann hören wir uns wieder und es ist wieder Pay-Per-View-Zeit oder PLE-Zeit. Und ich finde, du hast diesen Pay-Per-View echt gut schon zusammengefasst, denn ich schaue auf die Matchcard und manche Dinge lassen jetzt nicht irgendwie das Adrenalin aufkochen, wie oft ich das schon sage oder wie gern ich das schon sage. Aber was man Triple H lassen muss, bis auf so eine oder zwei Ausnahmen, sind das doch alles Matches, die einen Sinn haben irgendwo, weil sie wirklich lange aufgebaut wurden und man sich Zeit genommen hat. Das, was wir sehr oft lamentiert haben früher, ist natürlich jetzt das komplette Gegenteil. Ich erinnere mich auch an Pay-Per-View-Matches unter Vince, die wurden eine Woche aufgebaut und jeder hat sich gefragt, was die beiden da auf der Karte machen. Von daher, das ist definitiv positiv und das Potenzial, was wir ausschöpfen können. Ich bin auch sehr gespannt, wohin es uns treiben wird. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf und bin gespannt, mit welcher Laune ich dann Richtung Bad Blood quasi spazieren werde. Ja, da bin ich auch tatsächlich gespannt, zumal es ein schöner Sonntag tatsächlich wird. Ich habe mal gar nichts vor an diesem Sonntag, wenn alles glatt geht, zumindest tagsüber nicht so viel vor. Und ich habe wirklich Bock, mal wieder ein Pay-Per-View zu gucken. Und wenn ich das so ausspreche, wird mir schon wieder ganz flau, denn immer wenn ich richtig Bock habe, wird das meistens so eine Geschichte und wenn ich gar keinen Bock habe, wird man häufig oder nicht selten mal positiv überrascht. Also lassen wir es auf uns zukommen. Chris klingt von der Stimmlage doch eher, ich sag mal, positiv, wohlwollend, nicht euphorisch, aber doch gut gelaunt und ich versuche auch mal in dieses selbe Horn zu stoßen. An dieser Stelle hört ihr sonst immer so einen kleinen News-Rückblick. Wir halten uns da diesmal bedeckt, denn es gab natürlich unter der Woche die eine oder andere interessante Ansage. Sie kam diesmal, oder eine der aus unserer Sicht erwähnenswerten Aussagen, kam diesmal von Mercedes Moné. Und es ging einmal mehr um die Personalie, die derzeit in aller Munde ist, nämlich Vince McMahon. Sie hat gesagt, eine Unterhaltung mit ihr und sein Backstage-Verhalten jenseits der Vorwürfe, die jetzt in Rede stehen, seien damals Grund dafür gewesen, dass sie die Liga verlassen hat. Wir könnten jetzt wieder die Kristallkugel schwingen. Wir könnten jetzt diese Aussage analysieren. Wir könnten das jetzt auf die derzeitigen Anschuldigungen projizieren. Aber all das wollen wir nicht machen, aus zwei Gründen. Denn zum einen haben wir letzte Woche ja anlässlich des Startes der Netflix-Doku sehr intensiv über Vince McMahon gesprochen und wollen das jetzt nicht schon wieder zum Thema machen. Und zum anderen, ich möchte das immer wieder mal betonen, weil es manchmal tatsächlich runterzufallen scheint. Wir haben die Unschuldsvermutung, wir haben schon sehr viel über hypothetische Kausalverläufe gesprochen. Was wäre, wenn man hier an dem Rädchen drehen würde und an dem Rädchen? Am Ende kommt es darauf an, was hat er gemacht und was ist beweisbar? Und solange wir da noch nichts Festes haben, halten Chris und ich uns da meistens zurück mit Vorverurteilung sowieso, mit Spekulationen. Versuchen wir es auch. Wir können und wollen uns dem natürlich auch nicht in Gänze verschließen, weil da einfach zu häufig Wasserstandsmeldungen kommen. Aber wie gesagt, es ist uns zum einen wichtig, darauf hinzuweisen, dass das derzeit Wasserstandsmeldungen sind, über die man reden kann und auch gerne spekulieren kann und vielleicht sogar auch soll. Ob man es muss, ist eine andere Geschichte. Aber wir wollen hier auf jeden Fall keine Vorverurteilung machen. Und das Zweite, warum sollen wir das jetzt breit treten, wenn wir es letzte Woche hatten? Ja, also wir wollen euch da ja auch nicht komplett nerven. Deswegen, Chris, ich will dir das Wort hier natürlich trotzdem nicht abschneiden und würde es dir jetzt auch erteilen. Falls du da ergänzende Worte noch bringst, gebe ich dir sehr, sehr gern jetzt die Bühne. Ansonsten würde ich gleich weitermachen. Aber vielleicht fällt dir ja noch etwas ein, was wir noch nicht gesagt haben. Und dann natürlich, dann faseln wir uns auch gerne fest. Ah, nee, ich bin da ganz bei dir und verweise da auch gern für alle, die eine Review haben möchten. Es gibt einen Artikel zum Lesen und es gibt einen Podcast zum Nachhören. Da haben die Kollegen sehr gut gearbeitet. Auf jeden Fall empfehlenswert. Und da kann man sich dann auch gerne die Meinung anhören und sich selbst dann eine bilden. Ich bin fertig mit der Dokumentation, habe meine Meinung mir gebildet und bin daher sehr zufrieden, wenn wir Richtung Bad Blood dahin gleiten. Wir gleiten dahin, das ist eine sehr schöne Formulierung. Chris hat es gesagt, er ist mit der Vince-Doku fertig. Ich bin da tiefenentspannt, habe noch nicht mal angefangen. Aber das wird sich ändern. Und Chris und ich haben wir auch eben in der Vorbesprechung erwogen. Wir sind derartige Kinogänger, dass wir immer ganz gerne ins Kino gehen, wenn ein Film quasi gerade kurz davor ist, aus den Kinos rausgenommen zu werden. Weil dann hat man so das Kino meistens für sich und kann dann ganz entspannt da chillen und hat dann irgendwie auch keine nervigen Leute um sich, die dann irgendwie laut Popcorn oder Chips essen oder bei den falschen Stellen lachen. Finde ich das Schlimmste im Kino, wenn Leute bei Mainstream-Jokes lachen. Das ist so peinlich. Da will ich immer gleich wieder raus. Und so machen wir es bei der Vince McMahon-Doku jetzt auch. Ich werde sie mir auch irgendwann angucken und wenn keiner mehr über diese Doku spricht, werden Chris und ich sie dann ganz random vielleicht mal in den Podcast einbauen, wenn ihr nicht damit rechnet. Also Chris und ich sind da tiefenentspannt, weit ab vom Mainstream, aber ein paar Worte werden wir da sicherlich auch noch drüber verlieren. Dieser Zeitpunkt ist jetzt aber nicht gekommen, wie Chris schon sagte. Wir wollen heute uns mit den anstehenden Ereignissen auseinandersetzen. Es ist Bad Blood. Ein Pay-Per-View, der in Bezug auf Main-Roster, ja, wie soll ich sagen, Main-Roster-Erscheinung, ich glaube, ewig nicht mehr Thema war. Ich meine, der letzte war, bitte schieß mich nicht hoch, falls ich falsch liege. Ich meine, es ist tatsächlich 20 Jahre her. Ich meine, der letzte ist 2004 gewesen und da war Edge, jedenfalls war er wohl auf dem Poster. Im Main Event war, glaube ich, damals Hunter gegen Shawn Michaels im Hell in a Cell Match, das da über dreiviertel Stunde ging. Aber da war damals, zumindest, also wie gesagt, ich will nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber es könnte so gewesen sein, dass wir dann 20 Jahre Bad Blood Pause hatten. Und vor diesem Hintergrund wäre das dann tatsächlich. Und Chris gibt mir gerade die Bestätigung, er hat gleich recherchiert, dass ich richtig liege. Insofern, ja, also wenn Wikipedia und Chris das sagen, dann kann es ja nicht falsch sein. Also 20 Jahre lang war das böse Blut gekühlt. Jetzt ja, wallt es wieder auf, um bei schlechten Wortwitzen zu bleiben, die ich sonst immer knallhart an Stefan weiterleite. Ja, also bei schlechten Wortspielen bin ich aber raus. Ja, nicht immer, aber manchmal. Und jetzt ist es wieder dabei. Wir sind bei Bad Blood am Start und die Matchcard, hatte Chris schon angedeutet, ich auch, ist so ein bunter Mix. Ich picke mir mal ein Match raus, bevor ich das tue. Wir sind bei 5 Matches, Stand jetzt. Also wir nehmen auf am Dienstag, weil ich ab morgen für ein paar Tage unterwegs bin. Wir nehmen Dienstag auf und wissen also noch nicht, ob vielleicht am Freitag noch irgendein Kaninchen aus dem Hut gezaubert wird. Es dürfte wohl eher davon auszugehen sein, dass das nicht passiert, weil Hunter nach allem, was man weiß, an dieser 5-Match-Regel derzeit für die Special Events festzuhalten scheint. Und man hat ja sogar auch schon Gunther und Sami Zayn. Man hat es ja nie offiziell auf der Karte hier gehabt, aber man hat Gunther und Sami Zayn, das doch, sag ich mal, ja, prominent aufgebaut wurde, jetzt für die kommende Raw-Ausgabe vorgesehen. Ergo, es wird wohl nicht auf den Pay-Per-View kommen, worüber man natürlich auch durchaus hätte nachdenken können. Es gehört für mich, ich sag's mal, um mal die Überleitung zu bringen und auch mit deutlichen Worten das zu formulieren, es gehört für mich deutlich eher auf eine Pay-Per-View-Card als beispielsweise Damian Priest gegen Finn Balor. Und dieses Match hat es auf die Pay-Per-View-Card geschafft. Und das ist für mich wirklich auf den ersten Blick ein Match, das aber sowas von nach Raw Weekly eigentlich schreit. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich würde es da vielleicht nicht mal in den Main Event packen. Ganz ehrlich, also jetzt hatten wir im Main Event Strowman gegen Bronson Reed, wo auch jetzt Rollins sich wieder ein bisschen ins Gespräch gebracht hat durch Eingriffe und physische Aktionen. Da ist also in diesem Main Event von Raw sowohl von der Intensität als auch vom potenziellen Storytelling in der Zukunft deutlich mehr passiert, als ich mir von diesem Match erwarte. Es ist so eine typische Judgment Day. Wir versuchen, die Scherben mal aufzurollen. Wir haben die Judgment Day Storyline intensiv erörtert in den letzten Weeklies. Für Chris und mich ist da, wie gesagt, der Pep ein bisschen raus. Für viele Fans ist es, glaube ich, immer noch sehr, sehr spektakulär und interessant. Es ist ja immer noch ein tragender Pfeiler von Raw. Und somit mag man auch eine Erklärung schon dafür geliefert haben, warum das Match jetzt auf der Pay-Per-View-Card ist. Man will da ein bisschen Judgment Day haben, aber man muss da auch ehrlich sein, Liv Morgan gegen Rhea Ripley, da haben wir auch noch genug Judgment Day-Scherben zum Aufräumen. Zumal Dominik da auch im Haikäfig über dem Ring schweben wird. Also, da kann man sich schon die Frage stellen, man versteht schon, dass Priest gegen Balor da auf die Card kommt. Und natürlich gibt es da eine Vorgeschichte, die einen ganz, ganz langen Bart hat. Ob das jetzt auf diese beiden reduziert werden muss, ist eine andere Geschichte. Wobei, man kann sagen, auch im Vorfeld hat sich in Bezug auf die beiden schon einiges herauskristallisiert. Das kann man schon machen. Die Frage ist nur, ob man es wirklich machen muss. Gerade wenn du mit Liv Morgan und Rhea Ripley, zu dem Match dann später ausführlicher, sag ich mal, die vielleicht doch eher prominentere Paarung hättest. Deswegen mein erster Aufschlag Richtung München. Chris, braucht's dieses Match? Also meiner Meinung nach gäbe es andere Kandidaten, die so ein Pay-Per-View-Match eher verdient hätten. Also Bronson Reed und Strowman sind natürlich zwei Superstars, die eine ziemlich intensive und auch sehr coole Fehde führen. Also sie ist tatsächlich auch eine, die Raw nicht rettet, so weit gehe ich nicht, aber sie gibt Raw eigentlich so einen Anstrich, der wichtig ist, sage ich mal so, so würde ich es zusammenfassen. Und irgendwo fand ich es schade, dass man dieses Last Monster Standing Match nicht für Bad Blood sich aufgehoben hat und relativ schnell sich auch für Damian Priest und Finn Balor entschieden hat. Also diese Matchcard oder dieses Match selbst ist schon länger, auf jeden Fall offiziell. Und auch hier, klar, man hat sich sehr viel Zeit genommen. Es ist eine Fehde, die, als sie noch auch quasi gemeinsam beim Judgment Day unterwegs waren, Raw jahrelang trägt, muss man sagen. Also dieses Stable, das Edge irgendwie so hinterlassen hat, hat natürlich seine Daseinsberechtigung und hat Damian Priest ja irgendwo auch zum World Heavyweight-Titel verholfen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Die Regentschaft fand ich gut am Ende und jetzt, befindet er sich in dieser Fehde, die für mich ein bisschen, also nicht ein bisschen, die geht für mich unter. Nicht nur aufgrund von, glaube ich, der Konzentration auf Liv Morgan und Rhea Ripley und Dominic Mysterio, sondern ich auch aufgrund der Tatsache, dass Finn Balor's Booking eben versagt hat die Wochen davor. Ich würde das irgendwo vielleicht mit Solo Sikoa vergleichen. Vielleicht hängt der Vergleich, aber wenn wir jetzt später dann auf das Tag Team Match zu sprechen kommen, wird man, glaube ich, wissen, was ich meine. Finn Balor ist tatsächlich im Moment nicht auf dem Level, würde ich sagen, eines Damian Priest, der meiner Meinung nach mit Rhea Ripley da jetzt als Terror Twins jetzt nicht für mich in der richtigen Rolle sind, aber sie sind over und sie sind in einer konsequenten Rolle. Wie gesagt, Priest, dass er den Titel verlieren musste an Gunther, ist okay, aber irgendwie hat ihm das doch schon etwas wehgetan. Und Rhea, ja, diese Fehde mit Liv, über die sprechen wir auch noch, ist auch so ein Thema. Von daher fühle ich da jetzt nicht so Pay-Per-View-mäßiges Feeling, aber wo man sich sicher sein darf, ist, dass Triple H und WWE sich auf diese 5-6 Matches geeinigt haben. Ja, ich bin mir gar nicht sicher, was die letzten Pay-Per-Views für eine Matchzahl hatten, ob alle 5 hatten oder ob es eines gab mit 6, müsste man verifizieren. Vielleicht SummerSlam ausgenommen, wobei, weiß ich auch nicht, aber muss man sich anschauen. Gleichwohl, man ist sich auf jeden Fall wohl einig bei der WWE, weniger ist mehr. Und ich persönlich finde das eigentlich ganz in Ordnung und sie sind konsequent. Wie gesagt, kein Bronson Reed gegen Strowman, die es auf jeden Fall verdient hätten. Kein Gunther gegen Sami Zayn, die, ob sie es verdient hätten, das ist jetzt eine andere Frage, aber es ist auf jeden Fall ein Match, das sicherlich Pay-Per-View-würdig wäre. Und dann, wenn du Damian Priest gegen Finn Balor liest, ja, irgendwo geht da die Stimmlage dann auch runter. Ja, ich denke, der Grund ist klar, Finn Balor, das Booking war nicht gut. Er steht Priest ein bisschen auch im Weg. Es ist so ein Klotz am Bein von einem Priest, der ja eigentlich einen guten Weg gegangen ist. Einen sehr, sehr guten Weg. Und irgendwie, ja, stört das. Man versucht irgendwie auch Feuer reinzubringen. Also Finn Balor hat ihm sämtliche Coup de Grâce schon verpasst. Aber es will irgendwie nicht Klick machen. Und die Matchqualität an sich, um ehrlich zu sein, ist schwierig. Also Finn Balor, ein Mann, der natürlich bekannt ist für großartige Matches, aber ja, mei, seit seiner zweiten Instanz bei NXT habe ich Finn Balor-Matches, glaube ich, nicht mehr so gefühlt. Und das ist eigentlich ziemlich absurd. Von daher finde ich ihn ja gleichzeitig auch super spannend. Ich weiß nicht, ob man weiß, was ich sagen will. Denn ein Mann, der in der Anfangszeit vom WWE so ein großartiges Push bekommen hat mit dem Universal-Titelsieg, wo ich richtig happy war und mich gefreut habe und mir gedacht habe, boah, das wird natürlich jetzt eine Ära, der wird ja die 5-Sterne-Banger raushauen, mehr als Sheamus, müsste man sagen. Aber jetzt diese Instanz von ihm ist doch irgendwie echt, weiß nicht, ich möchte nicht sagen traurig, aber ich persönlich frage mich irgendwie, was bei mir irgendwie dahingehend passiert ist, dass ich das irgendwie gar nicht mehr fühle. Denn unterm Strich glaube ich, dass die beiden absolut in der Lage sind, hier ein tolles Match zu liefern. Jetzt nicht 5 Sterne, aber an die 4 kommen sie sicher heran. Nur es catcht mich nicht. Ich habe wirklich nicht so große Lust auf dieses Match. Also ich bin dabei, dir vor allen Dingen Balors letztes Match, das ich richtig gefühlt habe, so hart es jetzt klingt, war beim SummerSlam 2016 gegen Rollins. So, das war natürlich auch eine Granate. Also, das hat er ja, da hätte ja keiner gedacht. Das war, glaube ich, SummerSlam 2016, ne, wo er den Titel von Rollins gewonnen hat und sich dann auch gleich verletzt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Das war eine Granate. Und dann war er ja eben weg, lange Zeit wegen der Verletzung. Und danach hatte er es auch wirklich schwer. Das liegt auch daran, dass Vince dann eben gesehen hat, ich bin mit ihm gegangen und habe auf ihn gesetzt. Er hat sich verletzt. Und wir wissen ja, dass Vince solche Sachen dann gerne auch mal persönlich genommen hat oder zumindest so ausgelegt hat. Ja, der ist verletzungsanfällig, auf den kannst du dich nicht verlassen. Und sein Booking hat da extrem drunter gelitten und er ist nie wieder auf die Beine gekommen. Und ich fand auch seinen zweiten NXT-Run nicht wirklich doll, auch wenn er da einen Championship-Run noch drin hatte. Das waren auch gute Matches, aber ich habe da nichts mehr gefühlt tatsächlich. Und beim Judgment Day hatte er stellenweise sogar ganz gute Segmente, aber das war eben so ein Mitläufer-Segment. Und das waren Mitläufer-Segmente. Und er war auch meistens dann ganz gut, weil er unfreiwillig komisch war. Und das ist immer gefährlich, wenn du deine stärksten Momente dann hast, wenn du unfreiwillig irgendwie mit Sachen overkommst. Nachher hat man es, glaube ich, auch bewusst als so ein bisschen Comedy-mäßig teilweise inszeniert. Aber dann ist es natürlich auch schwierig, dann wieder den Hebel umzulegen und ihn jetzt als entschlossenen, bösen, grummeligen, was auch immer darzustellen. Das zweite Problem bei diesem Match ist, dass Priest von einer wirklich guten Regentschaft kommt, aber die ist jetzt eben vorbei und er ist jetzt so eine Art großer Bruder von Rhea Ripley und kämpft um goldene Ananasse. Genau wie Finn Balor eigentlich auch nicht wirklich was zu melden. Das meinte ich vorhin auch mit Raw-Feeling. Ich weiß nicht, was ich bei diesem Match so groß empfinden soll. Es ist auf der Card. Gut ist, dass da wirklich eine Vorgeschichte ist. Das haben wir bei Vince früher ganz oft nicht gehabt. Ne? Da gab es random irgendwas auf die Card geklatscht. Das ist okay. Aber für mich ist das schwierig, da jetzt so Big-Time-Feeling oder irgendwie Investierungsfeeling, sag ich mal, zu entwickeln, weil beide doch eher ein bisschen, ich sag mal, kalt sind. Also Priest wohl noch nicht, der ist over wie nix mit Rhea Ripley, immer noch. Und es freut mich auch sehr, dass er ohne Titel nach wie vor over ist. Es ist auch ein Zeichen von Vertrauen, dass er auf die Pay-Per-View-Card gekommen ist, glaube ich mal. Du packst da nicht jemanden auf die Card, um die Card voll zu machen bei 5 Matches. Da hättest du andere Optionen gehabt. Ich habe es ja eben schon gesagt. Ich hätte zum Beispiel wahnsinnig gerne Strowman gegen Reed, das Match, das wir bei Raw gehabt haben, hätte ich wahnsinnig gerne auf der Pay-Per-View-Card anstelle Priest gegen Balor gesehen. Ich hätte auch deutlich eher Zayn gegen Gunther noch auf der Pay-Per-View-Card gesehen, wobei, ist schon komisch, wenn ich das so sage, wenn ich jetzt vergleiche, was sehe ich lieber auf der Pay-Per-View-Card? Zayn gegen Gunther oder Strowman gegen Reed in der Raw Stipulation, da muss ich aber nicht lange nachdenken. Nach dem, was da vorher gelaufen ist, würde ich tatsächlich Bronson gegen Strowman deutlich eher nehmen, weil die Inszenierung einfach krass war, weil die beiden da, also gerade Reed sich da ja als Working Horse hervorgearbeitet hat, und wenn du da Rollins beim Pay-Per-View entsprechend inszenierst, das ist schon was. Ja, aber vielleicht war es den Leuten irgendwie für ein Pay-Per-View zu groß, wo man andere Sachen hat. Da hätte es vielleicht zu viel Spotlight eingenommen. Ich habe keine Ahnung, das dann bei Raw als Endsegment sozusagen zu bringen, ist dann vielleicht auch nachvollziehbar. Aber dann hast du natürlich schon so ein bisschen dieses Lückenfüller-Argument letzten Endes. Okay, wir brauchen 5 Matches, 4 haben wir ziemlich safe. Welches nehmen wir denn mal? Ach Gott. Ja, Balor gegen Priest, die haben ja eh schon länger was am Laufen. Also das klingt jetzt so ein bisschen dahergesagt und es ist auch deutlich besser, als wir es früher hatten. Aber irgendwie, Chris und ich sind zumindest nicht so richtig gehypt. Wer es doch ist bei diesem Match, mag uns gerne eine Rückmeldung geben. Das würde mich interessieren, aus welchen Gründen man dieses Match super finden kann. Nicht, weil ich damit sagen will, sagt mir, was ihr wollt, ich widerlege euch eh. Gar nicht. Mich interessiert das tatsächlich einfach. Und wenn ihr mir das erklärt, dann muss ich es ja auch nicht gut oder schlecht finden. Ich will es ja auch gar nicht von Anfang an abtun. Nur bei mir will es nicht so richtig funzeln und bei Chris eigentlich auch nicht. Gut. Wo wir gerade beim Judgment Day sind. Wir haben ja gesagt, der Judgment Day ist derzeit immer noch over. Die Story Judgment Day auf der einen Seite und die Terror Twins, wie sie sich jetzt gerne nennen lassen, Rhea Ripley und Damian Priest auf der anderen Seite. Und das ist eben das zweite Match, das in diesem Zeichen steht. Judgment Day gegen die Terror Twins ist Rhea Ripley gegen Liv Morgan. Liv Morgan, mal kurz und knackig, ein Dark Championship Match bei SmackDown rausgehauen gegen Selina Vega. Man gönnt sich ja sonst nichts. Hat jetzt hier beim Pay-Per-View das echte Titelmatch gegen Rhea Ripley. Die Story um dieses Match ist seit Wochen und Monaten erzählt. Die Fans gehen sehr, sehr steil auf diese Storytelling. Ja, also früher Rhea Ripley und Dirty Dom haben sich beide mehr oder weniger auch gegenseitig overgebracht mit dieser Geschichte. Ja, er ist jetzt kein Junge mehr, ich habe ihn zu einem Mann gemacht und das ganze Gedöns, was wir da hatten, hat beiden sehr gut getan. Sie waren auch eigentlich die, die den Judgment Day getragen haben. Auch ein Damian Priest hat sich, muss man sagen, nur im Schatten von Ripley und Dominik erst entwickelt, ist aus diesem Schatten mittlerweile relativ deutlich rausgetreten, nach meiner Wahrnehmung. Aber das war eben so die Story, auf die man geachtet hat. Rhea und Dominik. Liv Morgan kam rein, hat sich in diese Zweierbeziehung sozusagen als ein Virus eingenistet und hat Dominik von Rhea auch weggenommen. Jetzt läuft Liv Morgan mit dem Championship-Gürtel rum, den sie von Rhea hat, und sie läuft mit Dominik rum, den sie auch von Rhea hat. Und Woche für Woche kriegen wir jetzt, sag ich mal, auf Jerry Springer-Niveau da entsprechende Segmente. Höhepunkt der derzeitigen Talkshow-Situation ist, dass Dominik Mysterio nicht nur bei dem Match nicht, eingreifend zugegen sein kann. Man hat ihn nicht nur vom Ring verbannt, man hat ihn auch in ein Shark Cage, also in einen Hai-Abwehrkäfig, den sie aus Unterwasseraufnahmen kennt, jetzt gesperrt oder er wird reingesperrt werden und wird über dem Käfig hängen. Ich weiß wirklich nicht, ob das letzte Mal, dass man so eine Stipulation gemacht hat, die auch im Jahr 2016 oder 2017 war, damals noch mit Enzo, der sich da mit Öl rausgewuselt hatte. Damals war Vince eben noch in Charge. Das war die eine Geschichte. Keine Ahnung, ob es noch was anderes gab. Auf jeden Fall wird man davon ausgehen dürfen, dass irgendwas da passiert. Dominik wird irgendwie da vielleicht eingreifen dürfen, sei es, dass er den Schlüssel des Käfigs zugeworfen bekommt oder irgendwas. Ja, Liv gegen Rhea als Stipulation. Ich finde es ein bisschen schade, dass dieses Match darunter leidet, was es auch ein Stück weit groß gemacht hat, nämlich unter diesem Jerry Springer-Gedöns. Der Titel ist hier fast, ich will nicht sagen, na, sekundär ist er sicherlich nicht, aber es wird doch so ein bisschen überlagert durch das ganze Dominik-Kaspere, für mich zumindest. Und ich glaube einfach auch, dass egal wie es ausgehen wird, es noch nicht vorbei sein wird. Das wird noch ein bisschen weitergehen, denn man soll die Kuh, die Milch gibt, idealerweise so lange wie es geht nicht abschlachten, sonst ist es vorbei mit der Milch. Und deswegen, boah, weiß nicht, selbst wenn Rhea jetzt den Titel gewinnen sollte, keine Ahnung, ob die Story vorbei ist, ob sie dann Dom noch abstrafen muss, keine Ahnung. Also ich glaube, dass der Titel fast schon vom Talkshow-Bitchfight so ein bisschen überstrahlt wird. Das könnte auch auf das Match einen gewissen Einfluss haben, wenn du nämlich kein, sag ich mal, knallhartes Wrestling-Match lieferst, was die beiden, glaube ich, mittlerweile deutlich besser können, als das vor einigen Wochen bzw. Monaten der Fall war, weil auch Liv Morgan sich, finde ich, gut gemausert hat. Aber wenn das Wrestlerische überstrahlt wird durch das Talkshow-Segmentige, dann, und ich glaube, das könnte hier sogar so sein, dann könnte das ein Wermutstropfen sein, der das Match für mich spürbar ja relativiert oder an dem das Match zu knabbern haben könnte. Ich weiß nicht, ob man mich versteht und fragt deswegen, Chris, verstehst du mich und was erwartest du von besagter Ansetzung? Ja, auf jeden Fall. Ich verstehe schon, woher der Wind weht. Ich tue mir so schwer, manche Sachen zu analysieren. Also ich wünschte, der Wortschatz würde noch mehr irgendwie zuschlagen, aber Liv Morgan gegen Rhea Ripley ist grundsätzlich eine Fehde. Jetzt habe ich darüber nachgedacht, während ich dir gelauscht habe, die wirklich nicht schlecht erzählt wurde. Dass gewisse Dinge jetzt nicht so unseres sind oder meines, ich nehme jetzt mal nur mich, das ist halt irgendwo natürlich so ein Thema mit subjektiver Meinung. Es gab gute Ansätze, finde ich, wie man probiert hat, die Abstinenz von Rhea Ripley abzufangen und wie man probiert hat, auch eine neue Ära und Phase vom Judgment Day zu erzählen bei Monday Night Raw. Immerhin hat man das auch gut geschafft. Liv Morgan hat fantastische Arbeit geleistet. Sie ist da wahrscheinlich auch wahrscheinlich die beste Personalie, Bestbesetzung für diese Rolle. Und man hat das wirklich gut gezogen, dass man sagen kann, ich war dahingehend auch interessiert, wie man das erzählt. Und manche Dinge waren gut, manche waren, finde ich, irgendwie unnötig. Und man hat es trotzdem geschafft, wo ich sagen kann, okay, passt, ja, man erzählt das gut und Dominik, habe ich auch schon mal gesagt, hat es geschafft, vom Heel zum Heel zu turnen und gibt natürlich hier Liv Morgan auch irgendwo die Chance, die Bühne zu zeigen, was in ihr steckt, vielleicht in einer Rolle, die ihr einfach noch besser gelegen ist, ja, das alte Thema, je näher dein Gimmick an deiner echten Person dran ist, desto besser. Ich möchte jetzt nicht sagen, Liv Morgan ist eine, die sämtliche Dudes irgendwie von anderen Frauen abspannt, aber ich denke, die Leute wissen, was ich genau meine. Weil die anderen Regentschaften von ihr in diesem, weiß nicht, Psycho-Gimmick oder vielmehr diese Face-Liv, die einfach nur cute und süß ist und niedlich, das war ziemlich langweilig und wir haben die Quittung bekommen mit grottigen Matches gegen Ronda Rousey. Jetzt, glaube ich, hat diese Regentschaft schon irgendwo mehr Sinn, nachdem der Titel auch unter einer Fehde steht, die Monday Night Raw dominiert. Und das kann einfach nur gut sein. Nun komme ich halt irgendwie vom Positiven zum Negativen gleich. Irgendwie fühle ich schon, dass man Rhea dadurch halt ordentlich kaputt macht in dem, was sie denn so besonders gemacht hat. Also als sie zum Judgment Day gekommen ist durch Edge, war sie ja eigentlich noch immer Rhea. Die bei Wargames irgendwie unterging als eine normaler Superstar, die gegen Charlotte verlor bei Mania und jetzt irgendwo quasi in der Midcard herumgammelt. Und dann hat man sie sich expressen lassen, ist auch irgendwo reingerutscht in dieses Mami-Gimmick und hat einfach hier auch das gemacht, was cool ist. Man hat auf die Fans gehört und es embraced. Ja, und das war richtig cool, hat Spaß gemacht. Und jetzt, seit ihrer Rückkehr, ist das irgendwie so eine abgeschwächte Version, fast so eine Parodie von sich selbst, die sie spielt. Ja, sie ist ein Face, aber hin und wieder gibt es dann noch diesen Zungenrausstrecker, dann gibt es irgendwie ein paar Andeutungen von dem, was das Ganze speziell gemacht hat, aber ich glaube, wir merken alle, ja, man fühlt es nicht. Und jetzt treffen sie aufeinander und da kommt das Nächste, was halt irgendwo auch meine subjektive Meinung ist und mein Problem. Liv Morgan Matches irgendwie wollen bei mir nicht rein. Also die klopfen immer an und ich schaue sie mir an, aber es wirkt irgendwie clumsy, keine Ahnung. Da kann man mich dafür hängen, aber es ist meine ehrliche Meinung. Und deswegen bin ich hier schon interessiert, wie man auch diese Stipulation, die ich übrigens, sagen wir es mal so, die Stipulation an sich ist dämlich, aber ich finde, sie passt sehr gut zu Dominic Mysterio und seinem Gimmick. Von daher verstehe ich irgendwo, was sie machen wollen. Es ist quasi dieses Internet-Gimmick, was die Leute sehen wollten, Dominic on a Pole Match, nur dass man es ein bisschen anders dargestellt hat. Deswegen, ich schaue es mir an, bin gespannt, wie man Storyline-technisch vorangeht, vor allem, ob man die Regentschaft von Liv jetzt beendet und Rhea diesen Titel gibt, denn das Interessanteste dabei ist, ich glaube kaum, dass du das noch strecken solltest oder kannst und danach ist es interessant, wer wie schwimmt, ob Liv mit oder ohne Gürtel schwimmen kann und gleichzeitig ob Rhea mit oder ohne Gürtel schwimmen kann, denn Stand jetzt sind alle diese Superstars grundsätzlich over, bis Finn Balor, würde ich mal sagen. Aber Priest, Morgan, Ripley und Mysterio haben irgendwie einen Weg gefunden, eine Fehde gefunden, wo die Fans dabei sind. Das macht absolut Sinn, wenn man das auch weiterführt. Aber schwimmen sie danach? Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Und dahingehend ist da doch irgendwo eine Spannung für mich in diesem Match zu erkennen. Ja, herzlichen Dank. Ich verstehe in der Tat deinen Ansatz, wie man hier Spannung rauskitzeln will, ist falsch. Oder wo man oder was das spannungsgenerierende Moment sein könnte. Bei mir will es eben noch nicht so richtig funzen. Faszinierend finde ich nur, dass ich tatsächlich Liv Morgan im Ring etwas interessanter derzeit wahrnehme als du. Für mich ist sie ein kleines bisschen von diesem Clumsiness-Faktor weg. Aber du siehst ihn immer noch, sag ich mal, als einen bestimmten Faktor an, den sie eben ja, inne hat sozusagen. Bin mal gespannt, vielleicht ist dieses kommende Match einer dieser Zeitpunkte, wo ich entweder auf deine Richtung wieder zugehe oder sie dich vielleicht überzeugt. Mal schauen, das ist für mich vielleicht der Aspekt, wo ich die Spannung rausnehme, was uns die gute Liv Morgan im Ring anbieten kann. Und ob der Clumsiness-Faktor überwunden wird oder ob ich gestehen muss, ja, das war nun wirklich nichts. Chris hatte, wie so oft, von Anfang an recht. Mal schauen, wie es ausgeht. Eine Fehde, die auf diesen Pay-Per-View gehört und bei der ich hoffe, dass sie dann auch jetzt mal wirklich danach vorbei sein wird. Ich habe das Gefühl, sie war schon viel zu früh auserzählt und dann kamen die Pay-Per-View-Matches erst hinten ran. Hintergrund war, dass CM Punk eben doch recht lange verletzt war, man die Fehde aber in der Zeit trotzdem weitererzählt hat. Das heißt, als es dann bei den Matches soweit war, ging dem Storytelling so ein bisschen die Luft aus und man hat das dann hinten raus verwaltet. Ja, mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen, denn wir haben Matches gehabt. Drew hat gewonnen, Punk hat gewonnen, man hatte ein Strap-Match beim Erfolg von Punk. Das war schon so eine Sache. Jetzt hat man gesagt, wir müssen noch eins draufpacken und man macht ein Hell in a Cell Match. Das ist eine Stipulation, die bei WWE so eine Sache ist. Die Zelle kann den Boden zum Erschüttern bringen, zum Beben bringen, aber man kann dabei auch, sag ich mal, einschlafen bei Hell in a Cell Matches. Bei Punk und Drew Könnte es irgendwo in der Mitte sein, nach meinem ersten spontanen Eindruck dazu. Denn die werden schon stiff worken. Und mal gucken, ob man da noch innovativ was aus der Zelle groß rausholen kann. Ich glaube kaum, dass Drew oder Punk auf die Zelle raufklettern wird und runterhüpfen. Ja, Shane ist ja nun schon ziemlich lange weg. Der wird das jetzt nicht mehr bringen. Der hat es ja auch, ich glaube, 2016 gemacht gegen Shane. Also 2016 ist heute irgendwie das Stichwort, habe ich so das Gefühl, wenn man in die Vergangenheit geht. Bei seinem WrestleMania-Match gegen Shane, da ist ja Shane runtergehüpft. Also das werden wir hier nicht sehen von keinem der beiden. Und es ist auch beiden dringend abzuraten, das zu tun. Es ist grundsätzlich wohl eher jedem abzuraten. Aber Shane ist da wohl einer als Stuntman sozusagen, der das noch einigermaßen kalkulieren könnte. Aber Punk und Drew, naja, also Punk ist nur eh jenseits, also ist auch Mitte 40, der sollte sich überdenken. Und Drew ist einfach ein Koloss. Also na egal, wenn man da daneben springt, ist eh der Ofen aus. Also sollte man es in jedem Fall genau überdenken. So, also was bleibt? Du hast dann die Zelle als solches. Ob du da jetzt die Zelle groß abschließen musst, keine Ahnung, weil AJ rein will, schwierig. Ja, also welche Eingriffe von Dritten sollte es hier geben, wird wohl auch nicht so viel passieren. Aber vielleicht ja doch, ja, was ich, vielleicht kommt Sheamus, vielleicht kommt Barrett, also da wird ja einiges angedeutet oder zumindest vorsichtig angeteased. Also ich weiß nicht, ich hoffe einfach, dass wir hier ein stiffes Match sehen werden, das klar zu Ende geht, am besten, dass Punk das gewinnt, dann soll Punk von mir aus auf den Weg gebracht werden, wohin auch immer, sei es gegen Gunther oder gegen Cody. Das wird vielleicht auch Cody mal ganz gut tun. Andererseits, was mit Cody ist, das müssen wir auch noch bekaspern. Main-Event-Match, was natürlich auch relevant ist für die Frage, was passiert mit Punk. Ja, also wenn sich bei Cody und Roman die Sache weiterentwickelt, dann ist Punk raus. Und dann passt auch brandtechnisch gar nicht, dass Punk Richtung Cody geht, weil Cody ja beim blauen Brand ist und Punk beim roten. Also muss Punk eigentlich Richtung Gunther auf den Weg gebracht werden. Und das wäre dann wieder doch schon ziemlich spannend, muss ich gestehen. Denn so sehr wir Sami Zayn schätzen, also Sami gegen Gunther, A, nicht neu, lebt wieder vom Underdog-Gimmick und das ist eine andere Geschichte jetzt. Bleiben wir mal bei Punk gegen Drew. Ich kann es mir nicht so richtig erwartungsmäßig ausmalen. Ich sage, es liegt in Bezug auf Langeweile und krasser Spektakularität, wenn es das Wort überhaupt gibt, irgendwo in der Mitte. Und bitte um Meinung aus München. Also ich werde zugeben, auf dem Papier, wenn ich das sehe, bin ich eigentlich sehr happy. Also CM Punk gegen Drew McIntyre, Hell in a Cell, eine Fehde, die, ja, also ich habe die Stipulation ja irgendwie früher sehr, sehr gern gehabt und irgendwo ist sie bei mir noch immer eine von sehr wenigen Stipulationen, die vielleicht sogar von der Logik her noch, ja, langen beziehungsweise hinhalten können. Die PG-Ära oder ich sag's mal so, die Vince McMahon-Ära haben diese Stipulation leider ordentlich kaputtgeschlagen. Ja, also ich denke mal, ich muss niemanden erinnern, was da alles passiert ist, aber Hell in a Cell war einfach immer eine brutale, blutige Fädenabschlussgeschichte, bis man sie dann zu einem eigenen Pay-Per-View gemacht hat und ad absurdum geführt hat mit, keine Ahnung, Ryback gegen CM Punk und was auch immer da, ja, man Fiend gegen Seth Rollins. Ich glaube, dieses 5-Sterne-Match, an das muss ich euch nicht mehr erinnern. Und irgendwann verliert man, glaube ich, die Liebe auch zu einer solch besonderen Stipulation, die, glaube ich, einfach auch viele Stars nicht hervorgebracht hat, aber einfach legendäre Szenen, ja, Mick Foley, Mankind, oder Kane, der die Zelle da aufbricht, die Tür da wegknallt, Edge gegen Taker beim SummerSlam, also und. Von daher habe ich die schon sehr lieben gelernt und mit der Zeit kamen dann ein paar Beispiele, wo nochmal das geweckt wurde. Also ich glaube, Taker gegen Lesnar hatten noch ein gutes, ich glaube, Owens und Rollins hatten noch ein gutes, aber das, vor allem das Letzte, das ist eher, Charlotte und Sasha Banks hatten ein sehr gutes, aber das waren, glaube ich, eher so Geschichten, wo das Wrestling drinnen einfach gut war und die Zelle hat man dann halt irgendwie noch genutzt als, ja, Show-Faktor. Jetzt sind wir in der Triple H-Ära. Er hat uns, glaube ich, einen kleinen Geschmack drauf gegeben, was er von dieser Stipulation hält mit Edge gegen Finn Balor. Das war dann schon eher so, okay, das wird brutaler, Das ist schon eher so zellenmäßig. Und jetzt kommt, glaube ich, die erste große Instanz, wo man sagen kann, okay, das ist eine Blutfehde. Die hassen sich. Es ist intensiv. Und es macht Sinn, nicht ein Pay-Per-View draus zu machen, sondern nur in wirklich solchen speziellen Fäden zu sagen, okay, wir müssen in die Zelle. Und hier kann man auch sagen, es wird brutal, es wird blutig. Und ich denke, das ist in dem Fall die Konstellation, die Fans als logisch und als gut empfinden. Also Spektakel erwarte ich keins. Hier wird niemand von irgendwo runterspringen. Vor allem CM Punk, der bei einem DDT sich sämtliche Muskeln reißt, sollte definitiv nicht nach oben klettern und von dort runterspringen. McIntyre auch nicht mit 39. Ja, bitte nicht. Das braucht man auch nicht. Ich glaube auch, dass Shane es unnötig gemacht hat gegen Taker und dann auch noch gegen Kevin Owens. Ja. Sieht super spektakulär aus. Ich schaue es mir immer wieder gerne an in Highlight Reels, aber das braucht diese Fehde auch nicht. Von daher, ich würde kein Tempo erwarten, aber ich würde Brutalität erwarten und ich glaube, das wird dann irgendwo ein 3,5-Sterne-Match, wo wir die Zelle vielleicht einfach neu kennenlernen und vielleicht auch neu lieben lernen, wenn man sie entsprechend gut nutzt. Und ich denke, hier nutzt man sie sehr gut. Es ist eine sehr lange Fehde, muss ich sagen, es streckt sich etwas, aber es ist eine Fehde, wo ich sage, das macht alles Sinn, hat Logik und auch die Promo der beiden in der Zelle bei Monday Night Raw, um zum Abschluss zu kommen, hat auch Hand und Fuß. Wo Punk sagt, ja, ich musste mir ein Hotel nehmen, weil ich meine Frau soll mich nicht so sehen, denn die Wut, die ich dir gegenüber spüre, das ist nicht der echte CM Punk. Und McIntyre auch im Anzug, der gesagt hat, ja, ich muss mich entschuldigen bei deiner Frau, denn die wird dich waschen müssen, die wird dir das Essen geben müssen und sie wird dich wahrscheinlich verlassen, weil du dann einfach ein Haufen Elend bist, das ich zurücklassen werde. Also eigentlich wirklich gut. Das war auch mal wieder eine Promo der beiden, wo ich sage, top, hätte man die letzten zwei Wochen gestrichen und nur noch das gemacht, wäre ich noch mehr gehypt. Aber ich muss sagen, ich freue mich. Es ist irgendwie old school. Sowohl die Superstars, die Fehde an sich und irgendwo auch die Stipulation, die ja eine Parodie von sich selbst geworden ist. Und ich bin gespannt, ob sie ja, sich neu erfinden kann in der Ära von Triple H. Eine Sache hast du gesagt, wo ich gerne noch kurz anknüpfen möchte, ist das richtige Wort. Oldschool. Und ich finde, das bringt es eigentlich ziemlich gut auf den Punkt. Also gerade das, was du da über Drew gesagt hast, diese Aussage, pass auf, ich werde mich bei deiner Frau entschuldigen müssen, denn ich werde dich so zusammenschlagen, dass sie sich um dich kümmern wird und du wirst so fertig sein, dass sie dich auch verlassen wird. Boah, das hättest du auch in die 70er, 80er bringen können, diese Sprüche. Ne? Das ist richtig oldschool. Wrestling-Promotion, danach willst du den Kampf eben sehen und das kaufst du beiden dann auch ab, so ein Stück weit natürlich, ja immer im Storyline-Kosmos sozusagen betrachtet. Das machen die auch gut, das sogar richtig gut. Das Blöde ist nur, dass sie zwischendurch eben auch mal irgendwie Belanglosigkeiten überbrücken müssen und das hört man dann eben teilweise auch raus. Wenn du diese Fehde hier anderthalb Monate kürzen würdest, hättest du vielleicht eine der besten der letzten Jahre, was die Promo und die, sag ich mal, Geschichte drumherum angeht, auch die Sprüche und die Art und Weise der Oldschool-Inszenierung. Viel besser geht's eigentlich gar nicht. Leider Gottes hat sich's ein bisschen gestreckt, für mich ein paar Wochen zu lang, aber das sticht dann da immer wieder raus. Und was du sagtest, wenn man hier die Zelle in Anführungszeichen neu erfinden kann, was übrigens gar nicht so leicht ist, ne? Aber falls man es unterhand damit ein paar und neu erfinden, muss man ja auch nicht immer gleich so krass, alles muss neu sein, sondern manchmal reichen ja auch ein paar Nuancen aus. Und wenn Hunter da die Blumen der Innovation pflücken kann, dann wird auch der gute Dave hier mit 4 Sternen locker um sich schmeißen. Denn ich glaube, er mag beide gerne. Er mag auch die Art und Weise, wie beide ihre Matches führen. Stichwort Oldschool, das ist eben Dave. Auch technisch und trotzdem stiff, da dreht er völlig durch. Also wenn sie das schaffen, dann wäre ich sogar sicher, dass man hier die 4 Sterne knackt. Denn die schmeißt Vince, schmeißt ja Dave mittlerweile gerne mal raus. Also vielleicht hat man da auch ein bisschen Hype jetzt generieren können durch die Worte von Chris. In Bezug auf... Ich hätte eine Frage. Würdest du das in den Main Event stellen? Nee, okay. Auf keinen Fall. Alles klar. Ja, weil das ist irgendwie so ein... Im Moment wird das im Internet, auf Social Media ziemlich von den Leuten diskutiert, was in den Main Event gehört. Aber ich bin auch bei dir. Also ich kann, wir können es ja kurz sagen, was für mich im Main Event gehört. Eindeutig Cody und Rhodes gegen Bloodline. Same. Da diskutiere ich gar nicht. Ne? Also, weil da wird auch vielleicht was passieren oder es wird was passieren können, beziehungsweise nach diesem Match. Und außerdem allein, dass Cody und Roman zusammen Team ist für mich Main Event würdig. Also Punk gegen Drew glaube ich einfach nicht. Weil wenn du im B-Pay-Per-View diese Paarung da ansetzt mit Cody und Roman, dann musst du da auch ein Follow-up gucken eigentlich. Und da wäre Punk gegen Drew im Main, der wird auch, glaube ich, sterben, habe ich so ein bisschen Angst. Wenn die Fans vorher so ein Letdown meinen, wahrgenommen zu haben, dann werden sie bei Punk gegen Drew nicht mehr irgendwie heiß werden. Und wenn der Höhepunkt vorher gelaufen ist, dann werden sie nicht mehr heiß werden, weil sie erschöpft sind. Also glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber Gott bewahre, wir lagen ja schon oft genug falsch. Ne? Also gucken wir mal. Nia Jax gegen Bayley um die Women's Championship. Nach dem Booking der letzten Zeit, Double Pin von Bayley und Naomi gegen Tiffany Stratton, musste jetzt das Ausscheidungsmatch her. Bayley hat es am Ende für sich entscheiden können und tritt jetzt gegen Nia Jax an. Ja, was soll man dazu sagen? Also, eigentlich nicht viel, außer dass Bayley auf keinen Fall den Titel bitte gewinnen sollte. Chris, mir fällt gar nicht mehr viel dazu ein. Gib mir mal ein bisschen mehr. Ich musste jetzt ziemlich lachen, als du zum Match gekommen bist, weil ich gedacht habe, puh, Gott sei Dank muss ich nicht als Erster. Nee, also da fällt einem wirklich nicht viel zu ein. Mir tut es ja leid, also meine Damen und Herren, also ich kann mich einfach nur wiederholen. Nia Jax und ihre Regentschaft hatten eine Woche oder zwei eine richtig coole Phase, wo ich mir gedacht habe, oh Mann, bitte sei nicht nur eine Eintagsfliege. Und das war mit Tiffany und mit Pretty Deadly. Ja. Haben wir schon gesagt. Das wäre so ein, auch Stichwort Oldschool, Stable gewesen. Ja, viele, die in der Luft hängen, auch ein bisschen Tiffany leider. Und mit einem Stable, das Nia Jax so anführt, wenn du das irgendwie ein halbes Jahr gescheit machst und dann vergisst man vielleicht auch ein bisschen diesen Koffer, der im Vordergrund natürlich steht. Und dann kommt halt der Turn und dann bist du investiert und denkst dir, oha, okay, krass, das kommt doch überraschend. Und nicht irgendwie so ein Turn wie Miz gegen R-Truth, jetzt bei Monday Night Raw, interessiert niemanden. Oder Xavier Woods gegen Kofi Kingston. Hat man leider fallen lassen und das ist halt dann irgendwo für Nia auch super schwierig, denn ich bleibe noch immer dabei. Und viele Leute werden das wahrscheinlich nicht teilen. Aber Nia Jax ist in dieser zweiten WWE-Instanz wirklich gut. Das hat Hand und Fuß und sie macht auch das Beste draus, weil sie sich auch, glaube ich, nicht mehr so Gedanken macht, was andere denken. Und ich glaube, sie ist auch gut drinnen. Nur man gibt ihr wirklich wenig Raum zum Spielen und auch Ausprobieren. Ja? Dass man da mit Tiffany ihr einen Lakaien hinwirft. Ein guter Ansatz haben wir, glaube ich, auch so in diesen Weekly Reviews auch unterstrichen. Nur man geht damit halt nicht weit. Man gibt uns nicht wirklich so eine, wie bei einer Serie etwas, wo wir nachdenken können, was das zu bedeuten hat. Denn jeder von uns weiß, okay, Nia hält nicht viel von Tiffany und Tiffany macht einfach mal mit und irgendwann wird sie zuschlagen mit dem Koffer. Das ist nichts Besonderes. Und dann hast du als Gegnerin Bayley, die aber sowas von in der Luft hängt, wie selten ein Superstar in der letzten Zeit und jetzt gerade im Roster. Und das haben wir auch schon alles gesagt. Von daher muss ich hier zugeben, das ist das Match, das ich mich am wenigsten freue. Denn die beiden müssen schon wirklich gut abliefern, damit das hier ein Match wird, das irgendwo sehenswert ist und Tiffany wird wohl auch eingreifen. Vielleicht wird man uns irgendwie so einen Cash-In-Versuch kredenzen. Der wird halt null Hype haben, null Effekt. Und dann wird es irgendwann vorbei sein und wir werden uns denken, ja, wo sind da jetzt Bronson Reed und Braun Strowman sein können? Oder irgendwo auch Gunther und Sami Zayn. Also nichts gegen die Damen. Ja? Das sind super talentierte Frauen, aber Bayley hat ein Gimmick, das ist... Also das generiere ich dir beim WWE 2K-Spiel sofort. Ja? Ich glaube, sie weiß selbst nicht, was ihr Gimmick überhaupt sein soll. Ja, das ist kein Gimmick. Also, ja, das ist eine Katastrophe. Und vor allem, es ist auch... Na, das ist wirklich nicht gut. Und Nia, hat jetzt diesen Titel und ich glaube, sie ächzt halt nach irgendwie einer Gegnerin, die mehr eine Ahnung hat, was sie für ein Gimmick hat und man ihr entgegen. Mann, stell doch Michin da entgegen. Michin, mir jemand ein gutes Booking gehabt. Das wäre wurde auch angedeutet tatsächlich. Ja. Aber man wollte das nicht und jetzt gibt man uns dieses Rückmatch, das irgendwie super spät kommt und ja, kein Hype, Leute. Also ich kann hier wirklich super wenig Positives eigentlich finden. Das ist sehr, sehr schade, denn das haben beide auch nicht verdient. Dann versuche ich jetzt mal, Advokat des Teufels zu spielen. Okay. Nachdem ich Chris jetzt zugehört habe. Und versuche, die positiven Aspekte aus dieser Ansetzung mal rauszukriegen. Okay, da bin ich gespannt. Das erste betrifft Nia Jax. Nia Jax hat Chris gesagt, die Regentschaft fing die ersten ein, zwei Wochen ganz gut an, als Pretty Deadly noch mit im Spiel waren, weil das so oldschool rüberkam. Bin ich vollkommen bei dir. Das Blöde ist, dass alles, was danach kam bei Nia Jax, immer noch deutlich besser war als Bayleys Championship Run. Also finde ich zumindest sogar ziemlich deutlich besser. Denn du hast bei Nia Jax immer noch so ein bisschen die Interaktion mit Tiffany, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Die haben zumindest eine Geschichte. Bayley hatte nicht mal das über weiteste Strecken bei ihrem Titelrun. Das war der Sieg bei WrestleMania, hurra, und dann fiel keinem irgendetwas ein, was ein Follow-up hätte sein können. Das hat so ein ganz bisschen Fahrt aufgenommen, als Michin und Bayley so ein bisschen Nia und Tiffany sowas angedeutet hatten. Aber das war ganz, ganz schnell auch wieder weg. Und jetzt hat man eben eine Nia Jax Regentschaft, die nicht das Gelbe vom Ei ist, aber finde ich immer noch besser als die von Bayley. Insofern hat man da ein kleines Positives. Das Zweite, was für mich positiv ist, dass ich mir durchaus vorstellen kann, das habe ich schon mal gesagt und ich sage es wieder, dass Nia Jax und Bayley an guten Tagen ein solides Match rauskriegen können. Nia Jax hat ja lange Zeit für nach ihrem Comeback wieder Props bekommen und hat auch gute Matches dann auch gezeigt. Das war dann jetzt so ein bisschen zuletzt, so wie ich es empfunden habe, ein bisschen eingeschlafen. Da hatte sie dann auch wieder so ein bisschen ihre Botches drin und wirkte dann auch etwas hölzern. Das hatte man alles schon stärker von ihr gesehen, sodass man da jetzt ein bisschen skeptisch sein kann. Aber ich finde tatsächlich, dass Nia Jax, wenn sie mit einer aus dem aktuellen Roster ein halbwegs solides Match rauskratzen könnte, dann wäre das tatsächlich Bayley. Denn so belanglos Bayleys Booking derzeit ist, so sehr sie sich vielleicht selber fragen mag, was ihr Gimmick derzeit sein soll, und so sehr sich, denke ich mal, unsere Japanerin und Dakota Kai auf der einen und Bayley auf der anderen Seite vielleicht immer noch fragen, warum hat man uns eigentlich auseinandergerissen, wo wir so gut funktioniert haben. So gut ist Bayley ja immer noch im Ring. Das darf man ja nicht vergessen. Also ihre Rumble-Performance ist mal gerade ein Dreivierteljahr her und das war Bombe. Und sie hat auch danach immer gute Matches gehabt. Davor sowieso. Wir haben sie ja gepraised ohne Ende. Das ist ja wrestlerisch jetzt nicht weg. Und deswegen glaube ich auch, weil die Erfahrung bei beiden dann auch, zumindest bei Bayley da ist, Nia Jax mit guten Ansätzen, dass das tatsächlich etwas sein kann, was vielleicht schwimmen kann. Es kann natürlich auch böse untergehen. Das muss man natürlich auch sagen. Es kann ganz böse nach hinten losgehen und wird dann so 0815-Match, weil, keine Ahnung, Tiffany eingreift oder was auch immer, was ja nur auch sehr wahrscheinlich ist. Ob das hier zum Turn kommt gegen Nia Jax, weiß ich nicht. Impact dürfte er wenig haben, glaube ich. Also Bayley wird hier ziemlich sicher nur Mittel zum Storyline-Zweck sein. Also da hat man einen Gegner gebraucht, den man dazwischen schieben kann, um die Story mit Nia und Tiffy irgendwie weiter zu erzählen. Mehr sehe ich hier nicht. Also Bayleys Chancen auf den Titelgewinn sehe ich bei 0,0 oder 0,01. Ich will es ja nicht in Gänze ausschließen. Und kann wirklich nur bei Verletzungssorgen bei Nia Jax irgendwie ein Faktor sein. Ansonsten wird die Geschichte mit Nia und Tiffany natürlich weitererzählt werden und Bayley ist dann so ein Stepstone-Gegner. Mehr sehe ich nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass meine Hoffnung, dass die ein gutes Match bringen können, doch spürbar relativiert sein dürfte dadurch, dass hier A, kein Showstealer gewollt sein wird und dass es B, wirklich ein Fortführen der Storyline-Match sein wird. Und das sind nicht die besten Vorzeichen. In der Tat. Also jetzt habe ich versucht, was Positives rauszugehen und wo ich mich dann selbst reden habe hören, musste ich selbst meine positiven Versuche dann doch selbst relativieren. Sorry, Chris, es ist mir nicht wirklich gelungen, hier was Positives rauszuholen. Aber doch ein Satz, Bayley ist immer noch eine großartige Workerin Und wenn, dann könnte sie, glaube ich, derzeit mit Nia Jax was Gutes anfangen. Aber ich glaube, selbst wenn es möglich wäre, es wird nicht gewollt sein. Und deswegen, tja. Ich muss sagen, ich fand es nicht so schlecht. Also das sind natürlich, also du hast nach Strohhalmen gegriffen, Genau. aber ist schon richtig. Bayley ist eine großartige Workerin, vielleicht einer der besten der letzten Jahre, ziemlich sicher sogar. Aber vielleicht irgendwie, um das abzuschließen, so eine Frage, vielleicht kann man ja irgendwie den Koffer hier nutzen, indem man sagt, okay, wir werden einfach jetzt alle überraschen und wir glauben, Tiffany wird nur einfach so eincashen und dann casht sie ein und gewinnt das Ding von Nia. Und dann hast du halt eine Fehde zwischen Nia Jax und Tiffany geht halt als neue Championess in die nächste Phase dieses Jahres, weil, mein Gott, es ist grundsätzlich eh egal. Also das ist irgendwie nur das Einzige, was mir noch eingefallen ist, wo man vielleicht irgendwie so einen Twist einbaut, der ganz spannend wäre. Das stimmt, aber ich glaube, wenn du das machst, hast du schon wieder Storyline-Pulver verschossen, weil dann ist Tiffany da und steht auf sich selbst. Gut, aus Tiffany kannst du mehr rausquetschen, glaube ich, als aus Bayley damals nach dem Titelgewinn, weil Tiffany musst du dann einfach von alleine lassen sozusagen und ein bisschen was machen lassen. Wobei da auch die Gefahr ist, dass sie mit diesem überkandidelten Tiffany-Gimmick auch ziemlich schnell in die Annoying Gegend geht, dass es wirklich nervt und keiner Bock drauf hat. Ich glaube aber, dass man storyline-mäßig sich diese Nia Jax und Tiffany Stratton-Kiste noch so ein bisschen am Köcheln halten möchte. Ich glaube nicht, dass man diesen Pay-Per-View dafür nutzt, um es eskalieren zu lassen. Vielleicht beim Rumble oder so ähnlich. Das seh ich eher tatsächlich. Und jetzt kommt ja eh erstmal saure Gurkenzeit, muss man sagen. Also wir haben noch die Series als ein Highlight im November und dann ist ja nichts mehr. Ja, dann warten alle wieder auf den Januar, wo der Rumble losgeht. Und bis dahin wird jetzt hier fröhlich vor sich hin verwaltet. Vielleicht mit einem Special Event nochmal, wo, was, im Dezember wird ja wieder nichts sein im Zweifel. Also, was soll denn noch kommen? Also, da ist ja nicht mehr viel Musik letzten Endes. Ich will mal ganz kurz gucken, was denn nach Bad Blood kommt. Ja, da kommt bei LXT Halloween Havoc. Ja, herzlichen Wir haben Glückwunsch. Crown Jewel, ja. Ach Gott, ja, wir haben auch noch die Saudi-Show am 2. November. Aber du hast recht, dann Puh. kommt eigentlich, Mann, der Rumble kommt halt erst auch im 1. Februar. Ah, Ach Saturday Gott, Night's ja. Main Event? Bitte was? Saturday Night's Main Event sehe ich gerade. Ja, Ist aber ein. Crown Jewel kommt im Crown Jewel kommt am 2. November. Die Series kommt am 30. November. Und dann kommt Dezember, Januar kein Pay-Per-View. Also kein echter Ja, Pay-Per-View nee, du hast sozusagen, recht. ne? Also ich weiß nicht, hier bei mir steht Saturday Night's Main Event, aber ich glaube, das ist eine Hausshow oder sowas. Aber da Ja, bin ich das mir nicht wird sicher. das. Wann kommt das denn? Hier steht 14. Dezember, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, das ist eine shady Seite, glaube ich. Aber ich habe alle Pay-Per-Views, die du genannt hast, auch mit dem Datum, nur dass bei mir noch Saturday Night's Main Event steht. Aber wie gesagt, das kann ich echt nicht Nee, verifizieren, ob das ein also Pay-Per-View ist. Wikipedia hat es nicht gerankt Okay, nee, und dann. dann wird es zumindest nach dem, was hier steht, kein offizieller Pay-Per-View sein. Aber das sind dann 2 Monate Ja, leer. und das wird dann wirklich, also Puha. da haben wir einen Weg zu gehen letzten Endes, ne? Und da weiß ich auch echt nicht, was du da machen willst. Also, puh. Also der Rumble hat ja immer noch mal alles so durcheinander gewirbelt und noch mal ein bisschen was auf den Weg gebracht. Aber wenn der Rumble, hast du den Februar und den März, hast du dann Zeit, um Mania aufzubauen. Also die Road wird kurz. Na gut, es ist jetzt auch nur 1,5 Wochen kürzer als sonst letzten Endes, ne? Aber ja, der Rumble war immer noch so ein, oder ist immer noch ein Fixpunkt. Aber 2 Monate zu überbrücken, pui, das wird kein Zuckerschlecken. Also mal sehen. Ja, kommen wir zum Match, das zumindest für Chris und mich wohl der Main Event sein könnte, vielleicht sogar sein müsste. Cody Rhodes teamt mit Roman Reigns gegen die Bloodline. Das Segment, das diese Show, dass dieses Match ja aufgebaut hat, hat sehr viel für Gesprächsstoff gesorgt. Viele fanden es gut bis großartig. Von der Inszenierung her fand es, glaube ich, keiner schlecht. Über den Content und über die Art und Weise wird natürlich viel gesprochen. Da kommen dann auch wieder alle Freaks aus ihren Löchern und diskutieren dann fröhlich durch die Gegend. Das muss auch so sein. Ich möchte mich daran nicht beteiligen. Chris und ich haben es ja gesagt. Wir haben unsere Meinung dazu geäußert. Und Tenor ist, von der Inszenierung her fanden wir es großartig. Das war wirklich Cinema-Style. von der Art und Weise kann man diskutieren. Ja, wir haben es ja auch nach einer YouTube-Kommentarstimme auch völlig falsch übersetzt. Das tut mir sehr leid, ich bitte um Nachsicht. Ich sehe es übrigens immer noch ein bisschen anders, aber das kann man so und so sehen. Also, ja, das war schon zumindest für Chris und mich und für viele andere ein bisschen Big-Time-Feeling dabei. So, und jetzt wird man gucken, wie es weitergeht. Ja, also bei der letzten SmackDown-Ausgabe, da ging es eher darum, Cody und seine Kompagnons und warum die Bloodline overgeht gegen Randy und Kevin Owens. Na klar, sie brauchen Sieg, um nicht völlig da zur Witzfigur zu werden beim Bad Blood Pay-Per-View, vielleicht Main Event. Deswegen haben sie gewonnen. Und es bleibt dann also eigentlich letzten Endes bei diesem Videosegment. Allerdings, wir nehmen jetzt am Dienstag auf. Es ist noch eine SmackDown-Ausgabe vor dem Pay-Per-View. Weiß der Geier, ob da Cody und Roman noch in irgendeiner Weise interagieren? Ich würde sie tatsächlich nicht mehr vor die Kamera bringen, vor dem Pay-Per-View. Das würde dem Big-Time-Feeling vielleicht sogar besser zu Gesicht stehen, wenn man sie aus der letzten SmackDown-Ausgabe tatsächlich raushalten würde. Gucken wir mal, was passiert. Das Match als solches, also es ist so ein, finde ich, tatsächlich in Bezug auf die Storyline so ein Anything-Goes-Match. Also da kann wirklich viel passieren. Das ist jetzt so ein Scheideweg, wo du wieder Cody gegen Roman aufkochen kannst. Wo du Cody hier komplett rausnehmen könntest und Roman gegen die Bloodline stellen könntest. Das hat man schon mal gehabt vor ein paar Wochen und war so semi-cool, aus unserer Sicht zumindest. Aber das kannst du natürlich bucken. Wenn die Bloodline hier overgeht, keine Ahnung, was uns das sagen sollte, bookingmäßig. Und deswegen taucht, ich habe es natürlich auch in die Überschrift clickbaitmäßig reingesetzt, einmal mehr die Personalie auf, die wir letzte Woche schon besprochen haben. Ist es vielleicht schon Zeit für Dwayne Johnson? Ich weiß jetzt nichts um seine Filmprojekte, ich weiß nicht, wie sein Long-Term-Plan ist, aber er ist jetzt ein halbes Jahr raus seit WrestleMania oder ein knappes halbes Jahr oder ziemlich genau ein halbes Jahr. So. Das könnte natürlich ein Aspekt sein, der diese saure Gurkenzeit, Dezember, Februar, Dezember, Januar, füllen kann. Allerdings ist die Frage, ob ein Dwayne Johnson wirklich die Personalie ist, die saure Gurkenzeit überbrücken sollte. Eigentlich ist der Dwayne Johnson diese Person, die erst zum Rumble sich wieder ins Gespräch bringt, um dann die Road zu prägen, so wie er es ja auch, muss man ganz deutlich so sagen, ja auch im letzten Jahr gemacht hat. Also viele Fragezeichen. Es fällt mir auch wirklich schwer, hier eine Entwicklung zu prognostizieren oder zu sagen, so wird es sein. Ich kann nicht sagen, dass Cody und Reigns irgendwie sich vertragen. Ich kann nicht sagen, dass Reigns gegen Cody turnt. Ich kann nicht sagen, dass Dwayne Johnson eingreift. Ich kann auch nicht sagen, dass die Bloodline overgeht. Halte ich am unwahrscheinlichsten. Aber ich will nicht mal das ausschließen. Deswegen ist das tatsächlich so ein Match, das ich wirklich gerne einfach auf mich zukommen lassen möchte und schauen möchte, was passiert. Das Match selbst ist für mich genauso uninteressant wie dann doch wieder interessant. Uninteressant, weil es eigentlich für den Fortgang der Geschichte egal ist. Interessant ist eher, was man im Fallout aus diesem Match so rausklabüstelt. Aber interessant dann wieder dann vielleicht doch, für mich zumindest, weil ich sehen will, wie verkaufen wir Roman und Reigns ihre Rivalität sozusagen. Dass sie jetzt als Rivalen, ja, Cody steht im Weg von Roman Reigns sein Leben lang, so nach dem Motto, wie die beiden ihre ja, Zwistigkeiten dann in Griff bekommen und jetzt funktionieren. Interessiert mich einfach, wie verkaufen sie mir das? Wie bringen sie es rüber? Was sagen ihre Gesichtsausdrücke? Wie arbeiten sie zusammen? Worken sie ein solides Match? Kriegen sie vielleicht sogar die Spannung in die Art der Matchführung übertragen? Das sind so Sachen, wo ich Profi-Wrestling wieder interessant finde. Welches Stück bieten sie mir und vor allen Dingen, wie inszenieren die beiden es? Ich habe überhaupt keine Idee, in welche Richtung es geht. Ich meine auch bewusst die Dirt Sheet-Seiten derzeit, weil ich da mich gar nicht spoilern lassen möchte. Und deswegen seht ihr mich hier wirklich jetzt mal als Mark durch die Gegend hüpfen und frage mal, ob der Chris smarkiger drauf ist oder was er erwartet. Also das ist natürlich ein Main Event für so einen Pay-Per-View, den wir jetzt mal nicht als Haupt-Pay-Per-View einstufen, das auf jeden Fall ein Brett ist. Also du hast eigentlich so die zwei größten Stars derzeit in der Company mit dem WWE-Champion Cody Rhodes und Roman Reigns, der ja die WWE ja, ich meine, dominiert ist, glaube ich, ein Wort, das es nicht mal richtig zusammenfasst. Und du hast halt die neue Bloodline, die SmackDown auch dominiert, so ähnlich wie der Judgment Day. Die Bloodline selbst, die Story natürlich ist auch jahrelang, aber in ihrer neuen Zusammenkunft auch mit Tama Tonga und Tonga Loa und Jacob Fatu relativ lange auch schon SmackDown halbwegs dominieren. Ja? Nicht alles hat man, finde ich, hier gut gemacht, aber ich denke auch, dass super viel Potenzial zum, vor allem bei Jacob Fatu zu erkennen ist. Und die Konstellation an sich für mich, dieses Tag Team Match, da könnte ich tatsächlich sehen, dass Dave, der ja sehr großzügig ist, vielleicht sogar, wenn das eben so, wie ich es mir vorstellen könnte, vonstatten geht, vielleicht kratzt er hier sogar an den 5. Denn du hast hier natürlich mit Cody und Roman ein Tag-Team, wo du schon richtig gesagt hast, da können wir schauen, wie sie das erzählen. Ja, die Best Buddies werden sie nicht sein. Und je nachdem, wie sie das schauspielerisch über die Bühne bringen. Auf der anderen Seite mit Solo und Jacob natürlich auch fähige Superstars, vor allem letzterer, der ein Booking hat, das ja seinesgleichen sucht. Also er hat eigentlich das genommen, was Bron Breakker lange Zeit bei NXT war, nur hat man es dann nochmal einfach übertrieben. Und der bei ihm, er kennt einfach nur Gas, Gas, Gas und das macht super viel Spaß als Zuseher. Und diese Geschichte, die nun diese 4, 6 Superstars verbindet, wenn die dann kulminiert und dann beginnt man am Anfang, ja, und dieses ruhige Aufbauen und dann kommt man zu ein paar Hot Tags und dann eskaliert es am Ende. Das ist, glaube ich, das, was Dave sehr gut gefällt und deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir hier sogar ähnlich wie Random bei Backlash ein 5-Sterne-Match bekommen, das ja Cody und AJ damals bekamen. Wie es dann weitergeht, also ich bin hier auch irgendwo auf deiner Seite. Wir haben so viel über mögliche Szenarien gesprochen, über so viel mögliche neue Mitglieder, über Rocky, über die Tatsache, dass Roman vielleicht jetzt doch nochmal gegen Cody antritt und wir Cody gegen Roman Teil 3 sehen, dass ich irgendwo auch so mental bereit bin zu sagen, okay, schauen wir uns das mal an. Es ist der 1. Oktober Stand jetzt, der Rumble ist am 2. Februar und Mania dann nochmal 2 Monate später. Also haben wir noch so unglaublich viel Zeit und jetzt sind wir halt an dem Punkt angekommen, wo man uns eben mit dieser großartigen Promo, die wir falsch übersetzt haben, man uns einfach ein neues, eine ganz neue Zutat gegeben hat, wo man sagen kann, aha, okay, man kann also hier noch mehr experimentieren. Man gibt uns irgendwie so einen Twist, den ich ja auch verlangt habe und den habe ich bekommen und den nehme ich hier sehr, sehr gerne an. Von daher, irgendwo freue ich mich drauf, denn alle Tag-Team-Matches mit Roman oder Multi-Man-Matches mit Roman-Beteiligung waren ja eigentlich von Spitzenqualität. Ja, ich habe es schon erwähnt, Wargames, für mich eines der großartigsten Matches in der Geschichte, würde ich sagen, von WWE. Einfach, weil es so großartig kulminierte und die Matchqualität insane war. Dann dieses Money in the Bank Match, glaube ich, war das in London, wo er da mit den Fans so großartig gespielt hat. Ich muss sagen, die Konstellation entfällt mir jetzt. Dann auch natürlich, es war Money in the Bank in London. Ja, genau. Ja. Ich weiß nur nicht, also ich glaube, er und Solo gegen Jimmy Usos. Und Jay. Ja, genau. Genau. Genau. Die Engländer sind so dumm, also wo hast du mich hingebracht, Paul? Ja. Und dann steht auf wie Roman Scheiße, genau. Und Roman hat sich hingesetzt, genau. Super, einfach. Vor allem, es war nicht irgendwie so aus dem Gimmick raus, so ein House-Show-Ding, sondern es hat super zu ihm gepasst. Deswegen habe ich hier große auch Anforderungen an diese Superstars. Und ich denke, es ist auch für Solo auch so irgendwo jetzt die Chance zu beweisen, okay, das Booking hat mich vielleicht ein bisschen im Stich gelassen und ich habe vielleicht auch nicht gut genug performt für diese Rolle, die mir zugewiesen wurde. Aber jetzt arbeite ich hier mit absolut großartigen Superstars, zumindest im Ring. Ja, Tama Tonga und Tonga Loa, ich glaube, die müssen, vor allem letzterer, die müssen noch ein bisschen an den Schrauben drehen, damit das passt. Aber alles okay. Deswegen, ich freue mich drauf, weil es, glaube ich, auch so ein bisschen die Karte sprengt in eine positive Richtung, denn wir haben hier Superstar-Qualität. Und mit hoffentlich einem Plan, den Hunter hat und in seine Schublade da auch versperrt, damit da ja niemand herankommt. Ist das hier der erste Schritt oder der erste Teil von einer wirklich, ja, vielleicht legendären Fehde, die dann eben bei WrestleMania kulminiert? Wer auch immer beteiligt ist dann bei Mania, ob das jetzt ein Match gegen Solo ist, ein Match gegen Cody oder ein Match gegen Rocky, das wird man zeigen, wir werden darüber sprechen, aber vielleicht blicken wir dann zurück auf Bad Blood und sagen, ja, das, was damals passiert ist, das war wichtig, um quasi die ersten Schritte zu setzen zu WrestleMania 41, glaube ich, ja, 41. Also freue ich mich hier tatsächlich und bin da auch irgendwo deiner Meinung, wie so oft, aber bin hier deiner Meinung und habe irgendwie echt auch Lust, mal mein Hirn und meine mentale Energie ruhen zu lassen und einfach mal zu schauen, was WWE geplant hat, denn so viel wurde schon spekuliert, so viel wurde gesagt und ich glaube, wir alle sind uns einig. Schauen wir es uns an und wir werden dann natürlich spätestens nächste Woche wissen, was für einen Plan die WWE hat. Und dahingehend bin ich dann doch sehr, sehr positiv und freue mich irgendwo auch auf dieses Match. Ja, bin ich eben auch bei dir, weil irgendwie hat das so Big-Time-Feeling, finde ich tatsächlich schon. Ja, Roman ist da, der ja auch in diesem Segment wieder der alte Tribal Chief auch vom Auftreten war, was ihm sehr gut zu Gesicht stand. Cody, finde ich, kam in diesem Segment jetzt auch nicht schlecht rüber. Das hat ihm auch, wie gesagt, gut gepasst. Und insofern ist man jetzt einfach investiert, oder man ist investiert, sind vielleicht einige investiert, Chris und ich sind es, einfach zu schauen, was passiert und es auf sich zukommen zu lassen. Und viel besser kannst du eine Wrestling-Ausgangssituation vor einem Match ja eigentlich auch gar nicht machen, dass du einfach Bock hast, es zu gucken und gespannt bist, wie es weitergeht. Das hat WWE schon oft genug geschafft. Sie haben auch oft genug geliefert, haben auch oft genug versagt, aber sie haben es eben auch oft genug schon gehabt, dass sie diesen Hype vor einem Match eben nicht kreieren konnten, obwohl man es gerne gehabt hätte. Und bei diesem Match funktioniert es tatsächlich. Bei Punk und Drew ist es ein Match, wo es geteilt sein wird. Bei Rhea und Liv Morgan ist es auch ein Match, wo es bestimmt geteilt sein wird. Und ich glaube, bei Finn Balor gegen Damian Priest wird es bei vielen nicht so sein. Ja, aber hier ist es bei Chris und mir wirklich da und es ist auch spürbar da, bei Cody und Roman gegen die Bloodline, dass da irgendwas in der Luft liegt. Und Chris hat es auch sehr schön gesagt, als er meinte, mal gucken, in welche Richtung das dann geht und wie es weitererzählt wird, dann bis WrestleMania, sagte er noch, ich war schon gesagt, so, ja, was denn? Und er meinte, ja, was auch immer, ja, welche Geschichte auch immer, welcher Gegner auch immer. Und zuerst dachte ich, ja, schön rausgewieselt, aber im zweiten Moment habe ich gedacht, ja, klar, was willst du denn? Genau das möchtest du doch. Du willst ja überrascht werden, du willst gucken, was passiert. Und das ist es doch letzten Endes, dass man sich einfach mal wieder drauf einlässt. Und ich finde, die Ausgangssituation zumindest, die hat WWE hier tatsächlich für mich sogar fast schon kaum mehr für möglich gehalten, erreicht. Denn der letzte Run von Roman, diese paar Wochen nach seinem Comeback, waren für Chris und mich nun mal gar nicht das Gelbe vom Ei. Da hat Roman wirklich gesuffert und hat ein bisschen auch so ein, zwei Zacken aus der Krone vielleicht rausgebrochen bekommen. Cody fing wieder an zu nerven, zumindest Chris und mich hat er genervt. Also mich auf jeden Fall, für Chris will ich jetzt nicht sprechen. Aber das hat man, finde ich, oder finden wir, wieder geschafft, irgendwie wieder hot zu kriegen, dass man jetzt zumindest gespannt ist. Und das ist etwas, was wir hier aus unserer Perspektive festhalten möchten und zumindest bei uns dazu führt, dass wir durchaus gespannt sind auf besagte Paarung. Ja, lassen wir uns überraschen, mag das Stichwort sein. Und auch das Schlusswort für die Preview, denn wir sind damit tatsächlich jetzt auch fertig und können schon fast zu den Grüßen bzw. Fragen kommen. Ich fange mal nämlich an diesmal, weil ich nicht so viel habe tatsächlich. Startseite war, wenn ich mich recht erinnere, ich prüfe das aber sehr gerne nochmal, Startseite war kein Kommentar und im Forum haben wir auch nur eins, allerdings wir nehmen jetzt ja am Dienstag auf, vielleicht wäre noch ein bisschen was gekommen, das können wir jetzt nicht abwarten, auch nur eins von unserem geschätzten DJ S-Blade, der ja darauf hinwies, dass er bald seinen 555. Podcast bei uns wohl hören würde Und für diese Schnapszahl es sich wohl auch nicht nehmen lassen möchte, Chris und mir irgendwas zu kredenzeln. Da sind wir schon sehr gespannt, was es wohl sein wird. Aber er weiß zu berichten, das wichtigste Geschenk für die Box sei wohl da, aber er wartet noch auf eine Kleinigkeit. Also da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen bei unserem DJ S-Man. Er hat schon mal ein richtig geiles Paket geschickt. Ich glaube, Chris hat eins gekriegt, ich habe eins gekriegt, Jens glaube ich auch. Also er hat da so ein paar schöne Sachen verschickt und die haben wir, glaube ich, auch on-air damals geöffnet. Das war sehr cool. Würden wir natürlich diesmal auch wieder machen. Aber das wäre es erstmal, was bei mir Forum und Startseite war. Auf YouTube gab es, glaube ich, ein paar Sachen, aber das kriegt man, glaube ich, auch abgearbeitet, oder? Auf jeden Fall, das kriegen wir abgearbeitet und ich fange an mal mit Meister Proper mit seinem stabilen Kommentar. DJ S-Blade, so nett er ist, er kriegt da zwei Kommentare. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich schon sehr, bin super gespannt. Und ja, das erste Mal war ja schon sehr besonders. Obi-Kun schreibt, sie gehen durch die Geschichte, ob gut oder schlecht. Ich bin nicht sicher, wer. Ich glaube, Roman und Cody vielleicht? Keine Ahnung. Ich glaube, durch alle Geschichten. Ich glaube, es geht um die Art und Weise, wie wir die Podcasts machen. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ah, okay. Entweder okay, die Geschichte, die gerade aktuell ist, oder eine spezielle Geschichte, weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht. Ich hätte gesagt, das war so eine grundsätzliche Aussage. Okay. Kann er uns ja vielleicht nochmal verifizieren. Arctrix, Santino Marella ist tatsächlich unter selben Namen noch bei TNA aktiv. Ja, habe ich auch von unserem guten Thorsten nochmal die Bestätigung bekommen. Ariana Grace. Gut sieht er aus, finde ich. Ja, sehr gut. Sieht richtig cool aus. Ja, ja. Seine Tochter ist bei NXT zugegen. Martin, sage ich nicht. Jey Uso hat den Titel vermutlich gewonnen, weil sie eine Story mit Rhea und Jay, Dominik und Liv Morgan weiter erzählen wollen. Und man möchte Dominik vielleicht den Titel geben. Ja, macht irgendwo vielleicht Sinn. Wird gut passen, ja. Sinn. Philipp Schlembach hat die Doku auch gesehen. Sehr gut gemacht, sehr interessant. Aber Vince steht am Ende alles andere als gut da. Eigenwerbung war das also nicht. Pasi Hasi spricht noch immer über diesen Rumble damals, wo Kevin Owens seiner Meinung nach hätte gewinnen müssen. Er regt sich bis heute noch darüber auf. Und hat eine Frage. Seht ihr euch bei der Aufnahme oder telefoniert ihr? Wir sehen uns leider nicht. Wir sehen uns nicht. Wir telefonieren auch nicht. Das ist so quasi eine Aufnahme, wo wir uns hören. Aber sehen tun wir uns tatsächlich nicht. Wir haben uns sogar noch nie gesehen. Also streng genommen weiß Chris nicht mal, wie ich aussehe. Ja. Und ich weiß auch nicht so richtig, wie er aussieht. Nur von seinem WhatsApp-Profilfoto und ein, zwei Schnappschüssen, die ich da irgendwie mal aus irgendwelchen Teamtreffen mir über Dritte habe zukommen lassen. Also, wir haben uns noch nie gesehen. Wir wissen auch nicht, wie der andere aussieht. Es ist quasi jetzt so, wie das mit Jens und Julian damals war. Wir haben uns ja auch ewig nicht gesehen. Also, mittlerweile habe ich sie ja beide getroffen und mit Jens sogar ein Bett geteilt in New York. Das waren großartige Momente. Viele Eifersüchtige jetzt gerade. Ja, das will ich doch stark hoffen. Also ich werde auch nicht sagen, was da, also das bleibt unter uns, was da in diesem Hotelzimmer passiert ist. Und jetzt ist quasi die Geschichte fortgeschrieben worden. Jetzt ist Chris sozusagen derjenige, mit dem ich, das kann man auch keinem sagen, fast 5 Jahre lang Podcast gemacht. Und wir haben uns tatsächlich immer noch nicht gesehen bisher, das stimmt. Ja, aber ihr wisst, wie das ist, Leute, bei Beziehungen, man muss sie ja irgendwie so spannend halten. Eben, die Optik ist auch zweitrangig, das Herz zählt, ja, und das ist bei uns ganz wichtig, wobei ich glaube, uns entgeht auch optisch was. Ja, also deswegen, also das ist ja immerhin noch sehr, sehr spannend, aber ich denke, damit ist die Frage von Pasi Hasi, dem Vierten, beantwortet. King Arp. Alles falsch übersetzt, was die Promo mit Roman und Cody angeht. Schlechte Infos hier in den Videos gegeben werden. Tut uns leid. Wir werden uns bemühen für bessere Übersetzer. Fatality, Brutality sagt, er soll sich entspannen. Und DJ S-Blade hat ihn quasi als Übersetzer für das Team vorgeschlagen. Aber ich muss dazu auch vielleicht sagen, vielleicht sollten wir es auch umbenennen, nicht in Wrestling, sondern in schlechtigen Infos oder so, weil wir so schlecht übersetzen, muss man mal gucken. Müssen wir mit Ben reden, ja. Ja, müssen wir mit Ben nochmal sprechen, aber das werden wir proaktiv und lösungsorientiert aufnehmen, diesen Kommentar. Mal gucken, wie wir damit umgehen. Ich habe mir auf jeden Fall jetzt vorgenommen, mich für einen Deutsch-Englisch-Kurs nochmal besser anzumelden. Ja, danke. Ja, viel Erfolg auf jeden Fall. Ja. Der Aluhut ist vorbestellt. Ich sage es noch einmal, wie ich es schon 100 Mal geschrieben habe. Hört endlich mit den Spoiler-Thumbnails auf. Okay. Nee, also, da möchte ich was zu sagen. Ja, ich auch. Aber okay, dann mach du zuerst. Ja, also meine Damen und Herren, wir bemühen uns hier wirklich, euch entspannte News zu liefern und Podcasts. Und das macht mir auch sehr viel Spaß und ich werde es so lange machen, bis ich irgendwie eine Stimme habe. Und ich habe die Community sehr, sehr gern und lese mir das alles gern durch. Aber Monday Night Raw läuft von Montag auf Dienstag in der Nacht. Unser Podcast kommt meistens am Donnerstagabend. Heißt, wie viele Tage sind das? Das sind 1, 2, fast 3 Tage Zeit, um sich die Show entweder anzusehen oder um den Showbericht zu lesen. Das Thema ist, auch wenn wir nicht um Views bemüht sind, ich werde jetzt nicht als Thumbnail Alba Fire und Isla Dawn nehmen, die ein random Midcard-Match gewonnen haben, sondern ich nehme natürlich das oder wir nehmen das, was irgendwie die größte Geschichte dieser Show war oder der Aufnahme. Deswegen seht ihr hin und wieder auch Vince McMahon, der jetzt kein Teil der Shows mehr ist, aber wir haben über ihn gesprochen. Von daher, ich verstehe den Ärger. Total ist mir auch passiert bei Undertaker, als seine Streak gebrochen wurde. Ja, da habe ich mich spoilern lassen, aber irgendwo bin ich selbst schuld, denn wenn man Wrestling-Seiten als Input nimmt und auch irgendwie möchte, dass man gewisse Dinge erfährt, kann man davon ausgehen, dass man am Zahn der Zeit bei dieser Wrestling-Seite auch bleiben will und nicht erst eine Woche später über gewisse Dinge A schreibt, B berichtet und C ein Thumbnail draufklatscht. Deswegen, ich verstehe deinen Ärger, aber an dieser Stelle bitte vielleicht früher einfach die Ergebnisse checken. Ja, vielen Dank. Der Chris hat das sehr schön diplomatisch gesagt. Dazu meine Ergänzung. Erstmal, der Arlud ist vorbestellt, ist ein langjähriger und hochgeschätzter Hörer, der sich quasi, wie jeder Hörer darf das, aber er natürlich erst recht, darf sich hier auch eine Menge rausnehmen und bitte immer deutliche Kommentare schreiben und die Meinung damit nicht hinterm Berg halten. Deswegen dafür erstmal vielen Dank, das ist uns wichtig. Und wir sind immer froh, wenn der Aluhut schreibt, weil er einen überragenden Namen hat, muss man dazu auch sagen. Das ist etwas, was immer rockt. Den Frust kann ich nachvollziehen, aber ich stoße ins gleiche Horn wie unser Chris. Das ist eine Wrestling-News-Seite. Und natürlich, wir sind nicht immer brandaktuell, das mag sein, aber wenn wir Shows besprechen, dann gehen wir entweder davon aus, dass Leute die Show schon geguckt haben oder zumindest sich schlau gemacht haben, oder, und das gibt es ja auch bei uns tatsächlich, und der Aluhut scheint dazu zu gehören, die gar nichts von der Show bis jetzt gesehen haben. Und für die ist dann natürlich die Überschrift ein Stück weit Spoiler gefährdend. Und da haben wir vielleicht tatsächlich ein Thema, weil wir dann zwischen den Stühlen stehen, einerseits unsere geschätzte, wirklich ausgesprochen geschätzte Hörerschaft, dahingehend nicht zu enttäuschen, die quasi gar nichts wissen und einfach über das Hören des Podcastes abgedatet werden wollen. Und den Teil der Hörerschaft, die eben den Podcast hören will, ob gespoilert wird oder nicht, egal. Und auch vielleicht gar nicht unbedingt gespoilert werden könnte, weil sie die News schon gesehen haben oder die Show schon gesehen und zumindest überflogen haben. Und da müssen wir natürlich irgendwie uns entscheiden, welche Richtung wollen wir gehen. Und wir, das fällt uns da auch nicht schwer, dem Chris und mir, dass wir da natürlich eher auf dem News-Seiten-Faktor da den Ausschlag geben lassen und dann entsprechend natürlich auch in die Headline dann so ein paar griffige Punchlines reinschmeißen. Das Zweite, was ich dazu sagen möchte, ich sehe den Spoiler gar nicht in der letzten Überschrift. Da haben wir nur geschrieben, Roman Reigns nach Kinoreifen-Segment wieder auf dem Weg zum Tribal Chief Fragezeichen. Da haben wir eine Frage aufgeworfen und die zweite Dings war, was bezweckt Netflix mit der Vince McMahon-Dokumentation? Fragezeichen. Also wir haben zwei Fragen aufgeworfen. Wir haben da eigentlich gar nichts gespoilert. Es war das Thumbnail mit Jey Usos Titelgewinn. Ach so! Das ist es. Okay, touché. Touché. Ja gut, natürlich. Ja, mal, das gut, könnte man vielleicht sogar überlegen. Allerdings, das war da auch schon 3 Tage her, wie Chris schon richtig sagte. Ja, was machen wir denn da? Bitte künftig keine Bilder angucken. Vielleicht ist das ja ein Kompromiss. Weil schau, ich kann mich bemühen. Da sind wir zwar. Ja. Also, vielleicht ist das ein Kompromiss. Wir wollen versuchen, darauf zu achten, aber wir geben kein Versprechen ab, dahingehend, dass wir es wirklich immer schaffen. Ganz bestimmt nicht. Weil zumindest, also Markus ist ja auch dabei, letzten Endes, der hier in diese Podcast-Produktion eingebunden ist. Unser Stunner, den wir hier herzlich grüßen mit vielen, vielen Dank. Der macht ja auch ganz viel im Hintergrund. Und letzten Endes ist er auch immer derjenige, der das Thumbnail aussucht, nach den Vorschlägen, die Chris und ich dann immer so machen und nach den Wünschen, die wir äußern, letzten Endes. Und Da werden wir doch jetzt unseren armen Markus nicht irgendwie noch mit Vorgaben beömmeln, wie bitte das Thumbnail auszusehen hat. Also wir nehmen das zur Kenntnis, wir versuchen tatsächlich darauf einzugehen, aber wir bitten um Verständnis, dass wir eben eine Wrestling-News-Seite sind und dann auch die News teilweise in der Überschrift, teils auch in den Bildern verwursten könnten und dann vielleicht einfach Überschrift anklicken und sofort Bildschirm zuhalten und gar nicht sich die Bilder angucken. Aber ich bleibe auch dabei, auf einer News-Seite sind 3 Tage alte Ereignisse auch keine Spoiler. Also das... schwierig, aber bin ich auch bei Chris tatsächlich im Endeffekt. Also wenn es hart auf hart kommt und wir uns irgendwie entscheiden müssen und es kommt zum Schwur, natürlich, ich stehe eh bei Chris und in diesem Fall dann auch. Aber wir geloben zumindest, das aufzunehmen. Lieber Aluhut, geschätzter Hörer, wir wollen dich hier auf keinen Fall jetzt irgendwie vor den Kopf stoßen oder so. Nein, definitiv nicht, weil ich verstehe seinen Ärger. Also, ja, ich auch, ist ja klar. Damals mit dem Taker, da habe ich mir auch gedacht, ja, fuck that, super, was mache ich jetzt? Und das Krasse war, ich wurde von meiner eigenen Familie damals gesteuert. Ich habe es wirklich geschafft, bei WrestleMania 30 die ganze Show erst nach der Arbeit zu gucken. Ich bin um 12 Uhr habe ich Schluss gemacht, bin nach Hause gefahren, die Show lief, ja. Und dann schickt mir ein Familienangehöriger kurz vorm Taker-Match, wieso hat denn der Taker verloren? Ich, Alter, du Wichser. Also das war natürlich mega. Ich habe wirklich alle Quellen, ich habe alles ausgeschaltet, ja, alles. Ich habe nur meine Familie, die dann irgendwie, was ich, Bild Plus oder so gelesen hat. Und dann höre ich, will auch mal was Cooles schreiben, dachte ich, ja, schönen Dank auch. Also ich hätte quasi auch mein Handy ausschalten müssen. Also klar, gespoilert zu werden ist mega, mega ätzend. Das stimmt natürlich. Ne? Deswegen verstehen wir das auch. Ja, also dann sind wir durch, glaube ich, Chris. Ich glaube, der Aluhut war der letzte Kommentar. Okay. Ja, dann ist alles gesagt. Chris und ich haben es dann, wir wussten nicht, wie lange wir für diese Preview brauchen, weil wir wirklich nur die Preview hatten, keine Seitenthemen. Aber es sind tatsächlich wieder die obligatorischen 90 Minuten fast geworden. Irgendwie kommen wir da immer ganz gut hin. Ja, ich würde sagen, Chris, Schlussworte von dir. Wir müssen natürlich hoffen, dass wenn der Podcast rauskommt, dass jetzt nicht irgendwie Mittwoch oder Donnerstag noch große News einschlagen. Das wäre natürlich mega peinlich, weil wir jetzt ja nun schon fertig sind mit unserem Podcast. Also diese Finger sind gecrossed sozusagen. Und Chris bekommt mit Crossed Fingers die Schlussworte. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für alle Kommentare und bitte weiter kommentieren. Also es soll jetzt auch kein irgendwie Vorwand sein, um euch davon abzuschrecken. Her damit. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf Bad Blood. Irgendwo wird das doch sehr interessant und spannend und vielleicht auch wegweisend. Von daher wünsche ich euch auch dahingehend sehr viel Spaß. Und deswegen, ich werde jetzt mich aufmachen zum Fußball und werde später Fußball schauen. Also sehr fußballlastiger Nachmittagabend bei mir. Ach, wer spielt denn heute? Heute ist ja Dienstag. Ja, heute spielt Arsenal gegen Paris. Der Rest interessiert mich persönlich nicht. Bitte? Der Rest interessiert mich persönlich nicht. Ach so, ja, aber ich meine, es läuft auch, irgendein Deutscher wird heute schon spielen, irgendeine deutsche Mannschaft. Ja. Mal rein. Ach ja, warum eigentlich nicht? Warum denn nicht? Der gute Chris hat mich jetzt auf was gebracht. Warum denn nicht? Gibt es auch eine österreichische Mannschaft in der Champions League eigentlich? Ja, Salzburg und Sturm haben beide verloren. Jahr? Drin. Ach, guck mal, was ich alles nicht weiß. Also ich bin ja krasser Fußballfan, ihr seht's ja. Ne? Also ich heule immer nur rum, dass der HSV schon wieder nicht gewonnen hat zu Hause. Das ist also, weiter geht mein Horizont nicht als Nordlicht. Also Champions League ist... Ich bin in der zweiten Fußball-Bundesliga, ja, da muss ich über Champions League halt die Gedanken machen. Österreichische Mannschaften, das ist aber ja schon, das war nicht immer so, oder? Ja, also gut, zwei österreichische? Das neue System erlaubt ja 36 Teams, da ist schon mal klar, dass da ein paar Österreicher auch dabei sind. Ein paar, sagt er, ein paar, wo er gerade 2 dabei hat. Ich weiß gar nicht, hat Deutschland 5 dabei? Ich glaube, keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Also 6 wohl nicht, aber 5 müssten es eigentlich schon sein. 5 sollten da dabei sein, ja, tatsächlich. Ich glaub, der jetzt Bayern, gut, Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Leverkusen und ich glaube, das war's. Ja. Nicht recht. Guck mal, aber über Fußball wollen wir hier nicht reden. Ja, also ja, Fußballinfos.de müsst ihr woanders hin. Also Chris kennt sich da ganz gut aus. Also ich früher, als ich klein war, ich könnte die Weltmeister 90-11 noch aufsagen, glaube ich. Aber dann wird es langsam kritisch. Ne? Okay, Schluss mit Fußball. Chris guckt Fußball, ich gucke das auch. Wir entlassen euch jetzt, haben euch dicht gelabert und mit diesem Dichtlabern auch die 90 Minuten voll gekriegt. Irgendwie kriegen wir das ja schon hin. Sonst kriegen wir Ärger mit der Regie. Ich sage euch auch alles Gute, wünsche euch einen schönen Pay-Per-View, bleibt vor allen Dingen gesund, bleibt fröhlich. Wir hören uns zur Review, wir müssen mal gucken, wann wir es machen. Ich glaube, es wird dieses Wochenende eher schwierig, aber die Hoffnung haben wir nicht komplett aufgegeben. Würden euch aber bitten, eher mit dem Donnerstag zu rechnen, es sei denn, wir kriegen einen Surprise-Podcast hin. Das seht ihr dann ja. Also, bleibt gesund, bleibt fröhlich, guckt einen schönen Bettblatt-Podcast und wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Ciao.